Ja, yeah, ich bin's. Sido. Was? Nein, jetzt nicht. Yeah. Als ich anfing zu rappen, wollte ich ne Maske haben. Es geht nicht ums Aussehen, ich habe was zu sagen. Also hat Spectre mir die Maske gemacht. Er sagte, mach einfach, was sie dir sagt, dann hast du die Macht. Ich sagte, ja, ganz bestimmt, Leader, yeah. Meister Yoda gibt die bunten Pillen lieber wieder her. Doch sobald die Maske in meinem Gesicht war, hörte ich ne Stimme, aber um mich rum war nichts da. Sie sagte, hör auf mich, folge mir, dann bist du wer. Mit mir an deiner Seite ist das Leben nicht so schwer. Ich mach deine Träume wahr, ich mach dir Geld und Beute klar. Du wolltest immer nach oben, du bist ab heute da. Ich sagte, schön, wo ist der Haken? Sie sagte, Haken musst du ab sofort nur noch in deinem Garten. Also mach ich, was sie sagt, wie ihr Ziehkind. Ich hör zu und sie singt. Freunde fürs Leben, heut und für ewig, ich und meine Maske. Sie kann mit mir reden, ich verdank ihr mein Leben, auch wenn ich sie hasse. Sie ist immer bei mir, folgt mir auf Schritt und Tritt. Es fühlt sich an wie, ich bin nicht verrückt, kommt schon, alle singt mit. Es hört sich an wie, ging einkaufen. Sie sagte, glaub was, zeig mir, was du drauf hast. Ich weiß, dass keiner aufpasst. Nimm das und das auch, nimm dir, was du brauchst, das juckt keinen. Mach die Kohle auf und spuck rein. Ich sagte, nein, das geht nicht. Sie sagte, doch, du musst, ich bin jetzt dein Kopf, mach das deinem alten Kopf bewusst. Sie sagte, dass sie will, dass ich gehe und dem Chef sage, ich sei eine Weile im Urlaub mit seiner Scheckkarte. Sie will, dass ich zu jedem böse und gemein bin. Sie sagt, dass ich dann schön berühmt und reich bin. Sie erzieht mich wie ihr Stiefkind. Ich hör zu und sie singt. Freunde fürs Leben, heut und für ewig, ich und meine Maske. Sie kann mit mir reden, ich verdank ihr mein Leben, auch wenn ich sie hasse. Sie ist immer bei mir, folgt mir auf Schritt und Tritt. Es fühlt sich an wie, ich bin nicht verrückt, kommt schon, alle singt mit. Es hört sich an wie, die eine Frau da gefällt mir. Sie sagt, wow, geile Sau, los, bestell Bier. Füll sie ab, bis sie nackig deine Schuhe putzt. Ich sag, ich will nicht. Sie sagt, du musst. Ich sag, guck, dieser Typ da macht Ajak. Sie sagt, schneid diesem Typ da ein Ei ab. Schlag ihn, bis er sein Blut von deinen Schuhen putzt. Ich sag, nein, Mann. Sie sagt, du musst. Sie hat mich in der Hand, sie spielt mit mir. Und ich gebe zu, manchmal wird es mir zu viel. Doch ich weiß, ich bin ihr Liebling. Ich hör zu und sie singt. Freunde fürs Leben, heut und für ewig, ich und meine Maske. Sie kann mit mir reden, ich verdank ihr mein Leben, auch wenn ich sie hasse. Sie ist immer bei mir, folgt mir auf Schritt und Tritt. Es fühlt sich an wie, ich bin nicht verrückt, kommt schon, alle singt mit. Es hört sich an wie, so ist sie, meine Maske. Ich kann nicht ohne sie, sie kann nicht ohne mich. Was? Nein, ich, siehst du nicht, ich bin hier gerade im Studio, ich nehme einen Song auf. Nein, nein, ich werde es jetzt nicht sagen. Nein, ich sag das nicht, nein. Nein, das ist mein Song, das ist mein Song. Mach doch ein eigenes Album, das hier ist mein Song. Nein, ich sag das nicht. Nein, ah, okay. Okay, alles klar. Alles klar. Fickt euch alle. Yeah.